Das sind unsere Themen. Nicht ohne Licht fahren, Geschenke der Hoffnung spendet für Flüchtlingskinder und Heimpleite für VC-Damen. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. 30% aller Radfahrer fahren ohne Licht. Dies führe nicht nur zu Unfällen oder Behinderungen des sicheren Verkehrsablaufs, sondern wird auch mit einer Geldstrafe zwischen 20 und 35 Euro verbüßt. Gerade in den Wintermonaten ruft deswegen der Allgemeine Deutsche Fahrradclub die Bürger des Landkreises dazu auf, mehr Acht im Straßenverkehr zu geben. Vor allem Kindern sollte deswegen besondere Vorsicht geboten sein, so der ADFC. Bereits zum 20. Mal findet in diesem Jahr die Aktion Weihnachten im Schuhkarton statt. Hier werden zu Weihnachten Schuhkartons mit Geschenken gefüllt, um sie an Kinder, vorwiegend in Osteuropa, zu verteilen. Einige Dinge passten nicht mehr in die Kartons oder mussten herausgenommen werden. Diese spendete der Verein gestern an Flüchtlingskinder in der Unterkunft des Deutschen Roten Kreuzes in Langendamm. Initiatoren Elvira Fleig und Nicole Wasilewski waren glücklich. Also ich bin ganz bewegt und genau das habe ich gehofft, heute zu erleben, und das ist mir erfüllt worden und das ist sehr, sehr schön. Ja, ich freue mich auch riesig, dass wir den Kindern hier auch noch eine Freude machen können. Das ist ganz toll, wenn man dieses Lachen und die glücklichen Augen sieht. Wenn wir die Päckchen verschicken, dann haben wir das ja nur so in unserer Vorstellung, wie das so ist, wenn ein Päckchen übergeben wird, und hier konnten wir wirklich mal die glücklichen Kinderaugen sehen, das war toll. Das Antragsverfahren zum ersten Bundesförderungsprogramm im Breitbandausbau startete am Mittwoch. Bis 2018 solle Deutschland flächendeckend mit 50 Megabit pro Sekunde versorgt sein, so der heimische CDU-Bundespolitiker Axel Knörig. Insgesamt stehen 2,7 Milliarden Euro für den Breitbandausbau in den nächsten 3 Jahren zur Verfügung. Der Fördersatz des Bundes beträgt in der Regel 50%. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Sonntagnachmittag verloren die VC-Damen ihr zweites Heimspiel der laufenden Volleyballsaison mit 1:3. Die Gäste der SG Langenfeld waren in fast allen Belangen den Nienburgerinnen um Co-Trainer Torben Kessler überlegen. Das heutige Spiel, ne, eigentlich abwischen und weitermachen. Ab morgen im Training wieder. Es fehlte komplett die Präsenz auf dem Feld, davon, wo wir eigentlich leben, gerade im Heimspiel, die Emotion. Ja, wir hatten da überhaupt gar keinen Zugriff drauf. Der VC steht aktuell auf dem 7. Rang der 10 Plätze in der 3. Volleyball-Liga West. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.